Domian. Das 1 Live Talk Radio. 0800 5678 111. Im WDR Fernsehen und bei 1 Live. 0800 5678 111. So, Freunde, da sind wir wieder. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Wir sind heute Nacht offen für alle eure Themen, alle eure Anliegen. Wenn ihr mit mir reden wollt, das hier ist die heiße, kostenfreie Nummer 0800 5678 111. 0800 5678 111. Diese Nummer hat gewählt Dirk und Dirk ist 32. Stimmt, ne? Ja. Hallo Dirk. Moin Domian. Schönen guten Morgen. Ja, ich habe ein Treffen mit einer Frau am Sonntag und ich habe die durch eine Kontaktanzeige kennengelernt. Mhm. Also habe sie schon mal angerufen, sie hat mich angerufen. Kontaktanzeige wo? In der Tageszeitung. In der Tageszeitung, ganz klassisch. Ja. Hast du die aufgegeben oder sie? Ich habe sie aufgegeben und sie hat darauf antwortet. Aha. Was stand denn in dieser Kontaktanzeige drin? Stand in dem Raum, wo ich wohne, steht drin, 32, also er 32, 1,80 Meter, sucht sie zwischen 24 und 29, auf dem Wege einer guten Partnerschaft und bitte melde dich mit Bild und Telefon. Aha, also war ja noch eine relativ neutrale Anzeige. Ja. Ne? So, daraufhin hat sich jetzt jemand eine schöne zwischen 24 und 29 gemeldet. Ja, es hat sich eine 28-Jährige gemeldet. So haarscharf, ne? Ja. Warum da dürfte die denn nicht 30 sein? Nein, also das ist mir ein bisschen zu... Ist zu alt dann. Zu alt dann. Verstehe ich, ja. Okay, also die ist jetzt 28 und die hat sich gemeldet. Die hat sich bei mir, hat sich gemeldet auf die Anzeige. Mhm. Ich habe den Brief von dem Tagesblatt, habe ich mir den geholt, den Brief. Habe die Freundin angerufen. Ja. Also die Frau angerufen und habe jetzt ein Treffen mit ihr. Für Sonntag. Einbart. Nun vermute ich ja, dass da irgendetwas anderes dahinter steckt. Sonst wäre es ja doch eine zu alltägliche Geschichte, die du mir bestimmt nicht erzählen würdest hier in der Sendung. Ist da irgendwas Besonderes mit verbunden? Ja, ich habe noch keine Beziehung mit einer Frau gehabt. Ach so. Aha, dachte ich mir doch. Irgendwas ist da. 32 Jahre und noch keine Frau geküsst. Geküsst schon, aber... Noch keine Frau, ja. Ja, das darf ich jetzt nicht sagen, das wollte ich gerade nicht geküsst, sondern nein, also auch noch mit keiner Frau geschlafen. Nein. Nein. Wie kommt das? Ich weiß nicht, also hab zwar schon mal was versucht, aber wo ich wohne, da ist das noch, also da auf dem Dorf und dann weiß dann jeder. Wie weiß dann jeder? Auf dem Dorf interessieren sich doch auch Frauen für Männer. Oder Männer für Frauen. Ja. Oder ist das auf eurem Dorf anders? Wenn ich da irgendwo hingehe, ja, und dann weiß jeder am nächsten Tag, das ist es ja. Achso, und da schämst du dich ein bisschen. Ja. Aber da gibt es ja eigentlich nichts zu schämen, wenn man auf Freiersfüßen ist und sich eine Frau sucht irgendwo. Ja, aber... Bist du besonders schüchtern? Bist du... nach deinem Geschmack vielleicht auch nicht so attraktiv, dass die Frauen nicht auf dich abfahren. Was vermutest du denn, was dahinter steckt? Da steckt was ganz anderes dahinter. Nämlich? In meinem Ort, wo ich wohne. Mhm. Die wissen alle meine Vorgeschichte. Und die ist? Die will ich nicht preisgeben. Die wissen das und dann kriege ich, da wollen die auch nichts mehr von mir wissen. Also die Frauen wissen die Vorgeschichte. Ja. Und die Vorgeschichte ist so unangenehm für die Frauen, dass sie dann mit dir nichts mehr zu tun haben wollen. Ja, genau. Aha. Also jetzt brenne ich natürlich letztendlich, was das für eine Vorgeschichte ist. Aber wenn du sagst, du möchtest sie nicht preisgeben, will ich das respektieren. Auf jeden Fall möchtest du endlich mal eine Beziehung zu einer Frau haben. Ja. Eine Frage gestattest du mir zu der Vorgeschichte? Ja. Du musst dich antworten. War es irgendetwas Kriminelles mit einer Frau? Nein. Nichts Kriminelles, also alles Familiäres ist das. Mhm. Naja. Dirk, wie hast du das denn ausgehalten so lange ohne Frau? Das weiß ich nicht, also kann ich selbst nicht sagen, weil... Mhm. Lag denn da nicht nahe, dass du dann aus diesem Dorf oder aus dem Ort, von dem du da anrufst, hättest wegziehen sollen, wenn da so viel geredet wird? Ne, wegziehen kann ich nicht, weil ich momentan auch seit letztem Jahr arbeitslos bin. Mhm. Und da habe ich mir gedacht, gibst du eine Zeitungsanzeige auf und dann guckst du mal sehen, was, und dann wollte ich mal sehen, was rauskommt. Gut. So, das ist jetzt am Sonntag. Am Sonntag triffst du diese 28-jährige Frau. Ja. Du hast das Bild von ihr ja schon gesehen. Nein, hab kein Bild von ihr. Sie hat kein Bild mitgeschickt. Nein, sie ist aber mollig, ja. Sie ist mollig, aber das macht dir nichts. Nein, das macht mir nichts. Dann will ich dir erstmal sagen, dass wir alle dir die Daumen drücken für Sonntag. Ja. Und wir alle hoffen, dass es nun endlich mal ein bisschen vorangeht bei dir und es funkt. Ja, und, das glaube ich auch. Ne, und dass da mal ein bisschen was abgeht und du auch in den Genuss vielleicht von einigen schönen Dingen kommst demnächst. Ja, hoffentlich. Okay. Also ich brenne drauf. Ja. Lieber Dirk, schöne Grüße von hier. Ja. Aus Kölle. Und viel Glück. Ja. Tschüss. Tschüss. Das hätte ich ja doch zu gerne gewusst, was da los war, aber das muss man ja schon respektieren, wenn jemand sagt, er möchte nicht darüber sprechen. Das war wahrscheinlich schon irgendwas Gravierendes für sein Leben. 15 Jahre alt und er heißt Alexander. Und jetzt ist er hier. Hi. Hallo. Alexander. Ja, ich wollte von meinem Ex-Freund erzählen, der 31 war oder ist. Dein Ex-Freund, du bist schwul. Ja. Und das, der Ex-Freund ist 31 Jahre alt. Mhm. Und ich 15, 31, das sind 16 Jahre Unterschied, ist schon ganz schön heftig. Ist starker Tobak, vor allen Dingen, da du erst 15 bist. Mhm. Wenn du mal 30 bist, sagen, ja. Sieht wie 24 aus. Und ich wusste es auch, bevor wir zusammen nicht, dass er 31 ist. Aha. Ja, erzähl mal ein bisschen von ihm, du wolltest erzählen. Ich frage, wie lange ihr auseinander seid, als Vorinformation? Ja, 16 Jahre. Nein, wie lange ihr jetzt wieder getrennt seid? Ja. Ungefähr 3 Monate, dreieinhalb Monate. Und wie lange wart ihr zusammen? 1,5 Monate, also nicht sehr lange. Nee. Ja, erzähl mal ein bisschen von ihm. Ja, das fing so an, ich war mit einer Bekannten zu so einer, in einer Poolparty in Leverkusen, in einem Spaßbad, so ähnlich wie dieses bekannte Bad in Köln. Ich werde den Namen nicht sagen, aber es war in Leverkusen und dann habe ich ihn draußen am Schwimmbad danach gesehen und wir kamen irgendwie ins Gespräch. Mhm. Und der war noch mit zwei Bekannten da. Mhm. Und ich habe mich mit einem anderen ausgesprochen, mit einem Bekannten von ihm. Der hat mir nachher dann seine Visitenkarte gegeben und er ist bi. Und auf jeden Fall, ja, ich kam da schon mal zu ihm, wir haben uns unterhalten, aber ganz normale Freundschaft war das. Mhm. Und irgendwann gab es dann bei einem Bekannten von ihm eine Grillparty, da bin ich dann mitgekommen. Und da habe ich ihn, also meinen Ex-Freund, da wieder gesehen. Mhm. Und dann hat es zwischen uns gefunkt. Mhm. Und hat er dich zuerst angebaggert oder du ihn? Ja, man hat schon gemerkt, dass er was von mir möchte, aber vorher habe ich auch schon, bei mir hat es schon vorher gefunkt. Und das war dann auch der Grund, so, dass ich ihn am nächsten Tag angerufen habe, mich mit ihm verabredet habe. Und dann der darauf folgende Tag, wir uns getroffen haben in Bonn. Mhm. Und dann ging es los. Wie dann, so kann man sagen, nachdem wir bei einem Italiener waren, dann zusammen waren, so schnell ging das. Nun wart ihr ja nicht lange zusammen, hast du gerade gesagt. Nee. Einen guten Monat, 1,5 Monate. Ja. Warum dann wieder auseinander? Ja, also wir waren zusammen und irgendwann meinte er, er hat sehr viel zu tun. Mhm. Ist einmal Informatiker, dann auch Grafikdesigner und hatte sehr wenig Zeit für mich, arbeitet auch sehr viel. Da meinte er, wir sollten eine Beziehungspause machen, weil er so wenig Zeit für mich hat und irgendwie hört sich das, finde ich, blödsinnig an. Mhm. Wenn man vielleicht sich andauernd sieht und sich dann gut euch ankotzt, dann ist eine Beziehungspause vielleicht nützlich. Und ich würde auch sagen, eine faule Ausrede. Ja, mhm. Erste Frage, dass du sagen, sag ich mal. Und irgendwann habe ich ihn mal am Handy angerufen. Mhm. Da war er ein bisschen angeheitert wohl. Mhm. Und da hat er mir gesagt, dass es aus ist. Und zwar auch sehr fröhlich, weil er halt ein bisschen zu viel getrunken hat. Mhm. Und ich bin dann danach heulend am Telefon zusammengebrochen. Mhm. Warum rufst du mich an? Wegen dieser Geschichte? Ja, ich wollte das mal sagen. Und ich habe vor ein paar Tagen gemerkt, dass ich schon noch irgendwie nicht mehr leide, aber irgendwie... Wenn ich mich daran zurückerinnere, dann irgendwie doch ein bisschen, wie soll ich sagen, deprimiert bin. Das ist oft so, wenn man sich getrennt hat von jemandem. Nun ist aber wirklich der Alltagsunterschied, der Altersunterschied enorm, ne? Von 15 auf 16 Jahre sind das. Genau, auf über 30. Als du das dann erfahren hast, dass er doch so sehr viel älter ist als du, bist du da nicht zusammengeschreckt irgendwie? Ich dachte schon, wow, und weil das denkt man sich bei ihm nicht. Der wird meistens für 24, 25 so eingeschätzt, das Alter. Und es war aber kein Grund, dass ich dann sage, nee, ich will doch nichts mit dir zu tun haben oder so. Also, sag mal, aber bist du nicht schon dumm angemacht worden von deinen Freunden, dass du da so einen alten Karl an deiner Seite hattest? Also in meiner Klasse weiß es keiner, dass ich überhaupt schwul bin. Mhm. Weil mit denen habe ich nicht so ein gutes Verhältnis unterhalten schon mal. Das war es auch so privat, habe ich aber eigentlich gar kein Verhältnis mit denen. Und? Ich komme irgendwie mit etwas Älteren, so 18, 19, 20 irgendwie zurecht. Und Mama und Papa, wissen die Bescheid? Mein Vater ist so 5 Jahre tödlich verunglückt und ich glaube, hätte damit Probleme gehabt. Das meint auf jeden Fall meine Mutter, war ein bisschen spießbürgerlich. Meine Mutter hat damit keine Probleme. Mhm. Dank meinem Ex-Freund, ich muss immer aufpassen, dass ich das nicht auf einmal sage, bin ich auch geoutet bei meiner Mutter. Na gut, es war nicht so toll. Hast du die beiden, haben die beiden dann Kontakt miteinander gehabt dann in der Zeit? Ja, die haben sich schon gesehen. Er hat aber übernachtet und meine Mutter hatte da eigentlich keine Probleme mit. Na gut, am Anfang, als ich dann halt meinte, dass ich schwul bin, das ging ja, also es ging, das fand sie nicht schlimm. Mhm. Als ich dann danach direkt meinte, und ich habe einen 31-jährigen Freund, das musste sie erstmal verdauen. Da musste sie erstmal schlucken. Ja. Ist ja auch vielleicht normal und auch nachvollziehbar. Du redest mit einer ungeheuren Selbstverständlichkeit mit deinen 15 Jahren. Ich kritisiere das nicht, aber ich wundere mich darüber, dass du sagst, ich bin schwul, das ist mein Weg, mein Ding. Seit wann weißt du das denn so klar? Und, sollte jetzt einer aus meiner Klasse dazu oder so und sollte nichts mit mir zu tun haben wollen, dann kann er mich mal kreuzweise, dann merke ich wenigstens, wer meine Freunde. Das ist eine schöne Aussage, aber nicht die Antwort auf meine Frage. Die Frage war, seit wann du das weißt. Seit wann ich das weiß, ja. Wenn für dich klar ist. So seit 2 Jahren. Doch so. Ja, schätze ich mal. Und ich bin halt, dann habe ich mich geoutet, als ich dann Mika als Freund hatte, ein paar Tage später. Also Alexander, ich glaube, der Schmerz kann sich ja in Grenzen halten, da ihr nicht so sehr lange zusammen wart. Schlimm ist es ja, wenn man sehr lange mit jemandem verbunden war und es dann auseinandergeht. Aber offensichtlich hatte der kein großes Interesse mehr, wenn er dich abspeist mit solchen komischen Ausreden. Der Witz war, ich habe danach noch gehört, vom Bekannten, also... mein Ex-Freund, der ist sehr bekannt, auch in der schwulen Szene, und es wurde wohl auch hinter unserem Rücken halt gelästert, ach, die Beziehung hält nicht lange und so weiter, und dass es für ihn gar keine Beziehung gab, wurde auch erzählt, weil manche kennen ihn schon und er soll auch schon vorher etwas jüngere, sehr viel jüngere Freunde gehabt haben, wo es halt 2-3 Monate ging. Alexander, vergiss die Geschichte, halt Ausschau, es gibt wunderbare andere Männer, vielleicht auch ein bisschen in deinem Alter, näher an deinem Alter, natürlich auch ältere, tolle. Viel Glück weiterhin. Mach weiter so. Krieg ich noch ein Autogramm? Kriegst du, aber dann musst du nochmal auflegen. Gut, vielen Dank. Tschüss. Dann noch einen schönen Abend. Tschüss. Ja, tschüss. 0800 5678 111, das ist die Telefonnummer. Und gleich werde ich euch zwei Internetadressen oder Hinweise sagen, wenn ihr daran interessiert seid, dann solltet ihr euch mal was zu schreiben holen. Und zwar geht es um die Domian-Service-Seiten und es geht um private Domian-Fan-Seiten im Internet. Die Hinweise werde ich euch gleich sagen. Jetzt geht es erstmal weiter mit Christian. Und Christian ist 18 Jahre alt. Morgen. Morgen, Domian. Christian. Puh, ich habe da am Wochenende ein komisches Erlebnis gehabt. Nämlich? Wir waren mit ein paar Kollegen in einer Disco und dann bin ich wohl mit einer älteren Dame ein bisschen versunken. Du bist bei einer älteren Dame ein bisschen versunken. Ja. Jetzt fragen wir uns erstmal alle, wie alt war die ältere Dame? Du bist 18, war sie 23 oder 25? Nee, sie war schon gehobenes Alter. Gehobenes Alter? 50. Wie? Sie war 51 oder 52. 51? Also deine Oma? Ja, in dem Sinne kann man so schon sehen. So fast, ne? So, und mit der bist du ein bisschen versunken. Was sagt uns dieses denn? Ja, wir haben ein bisschen was getrunken gehabt. Ja. Und dann sind sie irgendwann aus der Disco rausgegangen und in ihrem Auto gelandet. Moment, die hast du in dieser Diskothek kennengelernt? Ja. Hat sie dich kennengelernt oder du sie? Ja, eher sie mich. Mhm. Wie hat sie dich denn angesprochen? Ja, ich war am Tanzen und dann kam sie an, von wegen, wäre ja wohl ein Süßen und dies und das. Und du seist wohl ein Süßer. Ja, ich wäre wohl so ein Süßer und da habe ich mir schon gedacht, oh Mann, das kann doch nicht wahr sein. Aber das, jetzt geht's los, hast du. Jetzt habe ich ja Alter in der Backe, hast du wahrscheinlich gemacht. Ja, so ungefähr. Dennoch bist du dann mit ihr herausgegangen, hinausgegangen. Ja, bin dann mit ihr rausgegangen und sind dann bei ihrem Auto gelandet. Ja, sie wollte dich nach Hause fahren? Nee. Sondern? Sie wollte wohl ein bisschen mehr. Ja, aber sie hat dich einfach ins Auto gelockt. Ja, so ungefähr. Wie lockt man denn einen jungen Mann von 18 Jahren ins Auto, wenn man ihn nicht nach Hause fahren will? Ja, das weiß ich auch nicht mehr so genau. So, da war ein bisschen Alkohol mit im Spiel und... So, jetzt sitzt du mit der 50-jährigen Dame, was natürlich ein schönes Alter ist, aber in Relation zum 18-jährigen ein bisschen ungewöhnlich. Ja. Aber es gibt ja alles, warum auch nicht. Sitzt du im Auto, bist angezwitschert. Ja. Die Dame ist auch angezwitschert. Was passiert in dem Auto? Ja, nun, angefangen hat sie ein bisschen mich zu streicheln und dann hat sie mir die Hose aufgemacht. Ja. Und, ja. Und du? Ja, ich habe ihr dann auch wohl die Hose aufgemacht und... Also du hast mitgemacht? Ja, ich habe mitgemacht. Wie weit ging's denn? Hattet ihr richtig Sex miteinander? Nein. Aber ihr habt gefummelt? Wir haben gefummelt, ja. Draußen war er? Bitte? Draußen war er? Ja, ja, draußen das, war er. Das war er. Ja, dann? Ja, und ja, nach der ganzen Sache dann wieder in die Disco rein. Ach so. Weil ich war ja mit Kollegen da. Mhm. Und die wahrscheinlich die Nase gerümpft haben, ne, als du mit der rausgegangen bist, oder? Ja, die haben mich schon die ganze Zeit blöd angeguckt und dann fingen sie so an zu kichern und dann tuscheln. Mhm. Und wo ich dann wieder reinkam, dann wurde erstmal ausgequetscht, was ist denn gewesen und dies und das. Ja, und im Rausch dann erzählt man ja dann auch wohl. Mhm. Und dann haben sie sich dann tierisch drüber lustig gemacht. Mhm. Und das fand ich dann nicht so toll. Mhm. Was war denn da mit der Frau? Ja, sie war dann bei ihrer Kollegin oder wer das war, eine Bekannte von ihr war sie dann wieder. Mhm. Und dann war das auch so erst abgetan und wir sind dann wieder gefahren. Und du mit deinen Kumpels? Ja, mit meinen Kumpels sind wir wieder nach Hause dann und ein Kollege sagte mir dann wohl, dass sie gestern wohl getroffen hätte und sie möchte doch wohl meine Nummer haben, weil wir uns doch wohl mal wieder treffen sollten. Und möchtest du sie gerne wiedersehen? Nein. Nein. Das ist mir dann doch schon ein bisschen komisch, das weiß nicht. Hat sie dich denn an dem Abend nicht nach deiner Telefonnummer oder hast du gefragt? Nö, nur wer hat, sie wusste meinen Namen und Kollegen hat sie auch gesehen, wo ich damit rumgestanden habe und den hat sie dann nochmal wieder getroffen und hat gefragt nach meiner Nummer. Mhm. Der hat sie ihr glücklicherweise nicht gegeben. Mhm. Also für dich reicht dieses eine Abenteuer, diese eine Erfahrung. Ja, das reicht mir doch wohl. Aber ich meine, du hast es ja schon mitgemacht, wenn auch alkoholisiert, aber im alkoholisierten Zustand tut man ja oft Dinge, die man sich sonst nicht traut. Ja, da tut man dann doch wohl. Und ja. Hinterher dann alleine vom Reden her von den Kollegen, dann hat man doch wohl so ein komisches Gefühl im Bauch. Und Ist das komische Gefühl jetzt bedingt durch das Reden der Leute oder wirklich, wenn du dich daran erinnerst, was da abgegangen ist? Ja, auch wenn ich mich erinnere, was da abgegangen ist, weil gewisserweise nicht. Ein komisches Gefühl ist da. Mhm. Hat dir das währenddessen keinen Spaß gemacht? Auch währenddessen will ich nicht sagen, dass mir das keinen Spaß gemacht hat, aber im Nachhinein, wenn man ein bisschen drüber nachdenkt... Muss es nicht sein. Muss nicht sein. Und der Altersunterschied ist auch ein bisschen groß. Ja, gut, du musst ja nicht gleich heiraten. Hast du sie geküsst auch? Ja, das ist auch unweigerlich mit passiert. Ne? Ja, ja. Ja, ich meine, ist doch nicht so schlimm. Ist nur mal passiert und... hast du eine Erfahrung deinen Kollegen voraus. Ja, so ungefähr. Ne? So kannst du dich auch gut und stolz präsentieren. Die haben das mit Sicherheit noch nicht erlebt und mitgemacht. Ja, glaube ich auch nicht. Aber irgendwie muss die Frau doch auch was Reizvolles gehabt haben für dich, sonst hättest du dich ja nun auch im besoffenen Zustand nicht darauf eingelassen. Ach so, von Figur her ging das ja wohl. Es gibt hochattraktive 50-jährige Frauen, ne? Also, ja, nun. Ja, klar. Aber ich sag mal, das war dann ein einmaliges Erlebnis und da muss ich nicht noch ein zweites Mal haben. Nun kann es ja passieren, dass du die irgendwie vielleicht sogar in einer Diskothek oder vielleicht in der Diskothek oder in der Kneipe irgendwo nochmal wieder triffst. Wie wirst du ihr dann gegenüber treten? Ganz normal, auf Kumpelbasis oder so. Ja. Denk mal, so kann man ja auch wohl irgendwie Freunde bleiben, aber... Lass uns doch gute Freunde bleiben, sagst du uns. Christian, ich finde es eine tolle Geschichte. Brauchst du dich nicht für schämen, ist doch okay, wirklich. Ja. Ja. Grüß mal deine Kumpels und sag, die sind nur neidisch. Sag denen, die seien nur neidisch, finde ich. Okay. Tschüss, Christian. Tschüss. Tschüss. Ingo. Halt, wo ist er? Hier. Ingo, 23 Jahre alt. Ja, hi Domian, hier ist Ingo. Hi Ingo. Ich komme nicht aus Aachen, ich komme aus Düren, aber damit sind wir im Grunde schon beim Problem. Wieso? Habe ich gerade gesagt, aus Aachen? Ja, ich bin eigentlich aus Aachen, aber also ich bin aus Düren, aber ich studiere in Aachen und das ist eigentlich mein Problem. Also wir müssen jetzt mal den Leuten, wir haben hier Zuschauer in ganz Deutschland und der Schweiz und Österreich. Düren ist eine Stadt ungefähr 50, 60 Kilometer entfernt von Köln. Kann man sagen, ne? Ganz genau, weil ich studiere in Aachen, da habe ich eine kleine Studentenbude. Und das ist auch mein Thema. Ich habe nämlich in meiner kleinen Studentenbude Kakerlaken. Bah! Und da rufst du, wagst du es hier anzurufen? Ja. Daher holt man sich von dir noch was. Bei du dir hattest noch was. Mal vor einiger Zeit dieses Thema. Kann ich mich nur ganz vage erinnern. Ich weiß, und wir haben uns alle übergeben. Und haben gedacht, hoffentlich rufen nicht wieder Leute mit Kakerlaken an. Ja. ich bin derjenige, der anruft. Deine kleine Studentenbude. Ja, ganz genau. Also, erzähle uns von der kleinen Studentenbude. Wie groß ist sie? Sie ist nicht sehr groß, also es sind ca. 30 Quadratmeter. Was studierst du eigentlich? BWL in Aachen. BWL? Ja. Ja, gut. Kleine Studentenbude, ein Zimmer also wahrscheinlich, ne? Ein Zimmer, ganz kleine Kochnische und ein Bad. In Neubau? Ja. Ne? Nein, es ist eine Art Studentenwohnheim, aber ist es keins. Also es ist so ein bisschen schon eine Etagenwohnung. Ne? So, und wo hast du jetzt zum ersten Mal... Wann und wo zum ersten Mal die Kakerlaken gesehen? Ja, also ich komme quasi jeden Tag hier rein. Du rufst jetzt von da aus an? Auch, ja, ich rufe von da aus an. Und jeden Tag hier rein, es ist im Moment Winter, das heißt, die Bude ist dunkel. Das lieben Kakerlaken, wie man weiß. Aber man kann ja auch Licht machen in der Bude. Ja, ja, klar, aber ich komme jeden Tag rein, mache Licht und sehe direkt so 10 Kakerlaken verschwinden. Da. Wo halten die sich auf? Auf dem Bett? Auf der... Ja, direkt vorne ist die Kochnische, da verschwinden 4. Dann habe ich noch eine bestimmte Ecke, wo auch nochmal 3 verschwinden. Dann gehe ich ins Bad, auf Toilette und da verschwinden auch nochmal 2. Wo verschwinden die denn? Ja, also in der Kochnische, im Ausfluss, dann hinterm Kühlschrank und kleinere Nischen einfach nur. Hast du den Kühlschrank nicht mehr abgerückt und geguckt, was da los ist? Das geht nicht, das ist einfach unmöglich. So, eingebaut irgendwie? Ja, ja, Einbau, genau. Wie lange läuft das jetzt schon so? Ja, ich studiere jetzt so 1,5 Jahre hier, ne, und jeden Tag komme ich hier rein, aber das Problem ist ja Kakerlaken, ich weiß nicht, ob man es kennt, kriegt man einfach nicht mehr weg. Moment mal, seit 1,5 Jahren plagen dich die Kakerlaken? Ja. Das hältst du seit 1,5 Jahren aus? Ja, also auf den kleinen Raum, man gewöhnt sich dran, ehrlich. Also ja, du bist lustig. Hast du nicht Angst, dass die dir nachts irgendwie über die Nase krabbeln? Man gewöhnt sich dran, das ist halt das Problem. Also, Wenn ich mit dir befreundet wäre, ne? Ja, ich habe auch eine Freundin, also die kommen mir nicht mehr rein. Also nee, dann kämst du auch nicht in meine Wohnung. Ah, nein. Weil du die Kakerlakeneier an deinen Schuhen mit herumträgst. Nein, das ist nicht das Problem. Das Problem ist einfach nur, dass die Kakerlaken, die sind, ich komme hier rein und ich fange diese Kakerlaken auch und die sind so interessant für mich. Ich fange die in einem Glas. Gibt's und den ganzen Abend an so einer Kakerlake Spaß. Ich massakriere die. Also du wirst jetzt lachen, Domian, aber... Das glaube ich dir. Das machst du einmal, aber das ist doch gut. Nein. Die sind so robust, diese Viecher. Das kannst du gar nicht vorstellen. Doch, das weiß ich. Das wissen wir ja alle, dass Kakerlaken ungeheuer robust sind. Also du ekelst dich definitiv nicht vor diesen Tieren. Doch, also schon, also es geht nur noch, also wenn du 10 verschwinden siehst, geht es noch, also du siehst ja den ganzen Tag aber nicht, wenn du reinkommst, ich bin ein sehr sauberer Mensch, sehr sauber. Gehe ich von aus, du klingst auch ganz sauber. Du kommst in meine Bude rein und du denkst, Hörer, du tagsüber musst... was ist hier, ist kein Problem. Pass ne? auf, ich hoffe, du bist darüber informiert, dass man Kakerlaken melden muss, ne, bei den Behörden. Ja, das ist so der nächste Schritt. Hast du denn da bei deinem Hausbesitzer oder beim Verwalter irgendwas? Nicht, hab ich noch nicht. Ja, das wird aber eine höchste super Eisenbahn, ne, wenn das 1,5 Jahre schon währt. Also ich habe es bisher noch im Griff gehabt. Ich habe schon Köder aufgestellt. Deswegen muss ich ganz ehrlich sagen, du hattest mal irgendwann jemanden, der irgendeinen super Trick gehabt hat. Ich weiß nicht mehr. Diesen Trick habe ich auch vergessen. Da war irgendwas mal. Irgendwie sowas und eine Leid, ich weiß nicht. Also ich merke schon, also der Ekel hält sich doch sehr in Grenzen bei dir. Du hast doch eher deinen Spaß mit denen. Naja, ich weiß, wie ich sie reinbekommen habe. Ich habe einen kleinen Zwerghamster. Ja, und im Trockenfutter vermute ich, dass eine Larve war. Also das war mal irgendwann... Hör mal, jetzt hast du gesagt, deine Freundin kommt gar nicht mehr zu dir in die... Nee, die ist nicht so robust wie ich. Also die eine sieht, dann ist die für 3 Tage hier raus. Und andere Leute, Freunde, denen erzählst du das gar nicht? Ach, so Kommilitonen oder so, Wenn die eine Kakerlake sehen, die quälen die mit mir zusammen. Ich dachte ja gar schon, dass du Biologie studierst am Anfang, dass du das als Versuchsobjekte nimmst. Nee, also. So, wie soll es jetzt weitergehen? Ja, ich würde gerne deinen Tipp nochmal hören, ne? Ja, jetzt haben wir wahrscheinlich wieder eine Lawine losgetreten. Ja, bitte. Also der nächste Anruf, bitte sag nochmal, was man dagegen tun kann. Also wir brauchen jetzt den ultimativen Tipp, das heißt Ingo braucht den ultimativen Tipp, wie man so als Normalmensch mit Kakerlaken fertig wird. Ganz genau. Jetzt brennen unsere Leitungen wahrscheinlich gleich durch. Und den heißesten Tipp kriegst du, okay? Ja, das wäre super. Also, noch eine Frage, wenn du, ich weiß es nicht, ich habe Gott sei Dank noch nie mit Kakerlaken in meiner Wohnung zu tun gehabt. Ja. Wenn du schläfst, dann ist es ja dunkel, dann kommen die doch wieder aus den Ritzen raus. Ja. Wenn man nachts dann mal zum Beispiel pinkeln muss, hast du nicht Angst, auf die draufzutreten, wenn du ins Badezimmer... Nein, das ist nicht das Problem, aber ich habe das schon öfter jetzt, dass ich Albträume hatte, also dass ich... Also wenn ich schlafe, dann schlafe ich, das ist kein Problem. Aber ich bin aufgestanden und ich hatte mal eine massakriert gehabt, tagsüber, abends, ne? Und dann habe ich die so zur Beute hingeworfen. Einfach so zum Motto. Für die anderen. Für die anderen, ganz genau. Und die fressen die, ne? Aufgestanden und habe diese eine gesehen, wie zwei andere die wegtrugen. Also die haben so eine Art soziales Verhalten wohl. Ja, aber die fressen die auch wahrscheinlich. Na, weiß ich nicht, aber die haben sie weggetragen in den Ritz rein. Und dann war die Nacht gelaufen, also... Du weißt schon, schlimm. Jetzt müssen wir die Tierschützer, ich hoffe, dass die Tierschützer nicht so wahnsinnig sind und sich auch noch für Kakerlaken einsetzen. Ja. Sag mal bitte, wie du die massakrierst. Ich habe die im Glas gesteckt, klar, ne? Ich habe im Glas eingestockt, habe da Gas reinlaufen lassen vom Feuerzeug, ne? Und habe die dann mal angesteckt und habe dann also wirklich verbrannt und ist die Nadel so reingestochen. Die feine englische Art ist es nicht. Ja, es war auch mehr so eine Abendvertreib. Ja. Naja. Kakerlaken. Ich hoffe, die Tierschützer werden nicht irgendwie... Die belagern jetzt deine Wohnung. Und die machen dasselbe mit dir. Nein, das war ein böser Scherz. Sowas wollen wir nicht sagen. Ingo, ja. Also wir warten jetzt alle auf die heißen Tipps der deutschen Nation, was man gegen Kakerlaken machen kann. Und damit du ein kakerlakenfreies kleines Zuhause hast in Aachen. Ne? Okay, Domian. Tschüss, Ingo. Ciao, Jürgen. Tschüss. Angela ist dran. CDU? Angela? Nein. Nein. Nicht CDU. Nein, nicht CDU. Frau Merkel, wenn Frau Merkel hier anrufen wird, das wäre schon eine kleine Sensation. Wir haben morgen das Thema, heute sage ich dir die Wahrheit. Oh, da könnte ja, das vielleicht der, gut zum Anruf. Da könnte der ein oder andere Funktionär der CDU vielleicht auch anrufen. Hier bei uns. Oder auch nicht nur der CDU. Aber du hast heute angerufen, du bist 57 Jahre alt. Genau. Und mein Anruf passt eigentlich zu dem Thema, heute sage ich dir die Wahrheit. Ist es wahr? Weil es geht heute um dich. Um mich? Ja. Und erstmal möchte ich dich ganz herzlich begrüßen, Domian. Ja, ich begrüße dich auch ganz herzlich. Ich habe es letztes Jahr versucht, bin aber leider nicht durchgekommen und habe mich wahnsinnig gefreut, dass es mir heute gelungen ist. Ja, schön. Was natürlich passiert ist, dass meine Batterie von dem schnurlosen Telefon zu Ende gegangen ist. Oh je, aber jetzt haben wir uns ja. Aber wir haben uns. Ich sitze am anderen Telefon. Also es geht um Folgendes. Ich beschäftige mich mit der Astrologie. Ja. Und da du vor Monaten mal deinen Aszendent verraten hast, obwohl ich den eigentlich schon wusste, nachdem ich dich jetzt schon öfters gesehen habe und dir sehr aufmerksam zugehört habe, aber du hast gesagt, du bist Aszendent Skorpion, wie man dir ausgerechnet hat. So hat meine alte Freundin Hella von Sinnen mir das ausgerechnet. Ja, die beschäftigt sich auch damit. Ja, ein bisschen, ja. So, und deine Sonne steht im Schützen. Ja, genau. Und ich wollte dir eigentlich zum Geburtstag gratulieren und wollte dir sagen, dass du jetzt das Jahr 2000 noch ein bisschen Unruhe haben wirst, aber in Richtung 42. Lebensjahr wirst du deiner großen Liebe begegnen. Und es könnte sogar sein, dass du Vater wirst. Ach nein. Ja. Das sind ja wirklich Neuigkeiten. Und wenn es dich... Junge oder Mädchen? Nein, das kann ich so sagen. Das kannst du nicht sagen. Ich weiß ja auch keinen genauen... Ich will zwei Jungs haben, Zwillinge. Ich weiß, wenn das in deiner Familie vorliegt... Nee, leider nicht. Naja, gut. Leider nicht. Aber da ich ja keinen gradgenauen Aszendent habe, weil ich die Uhrzeit nicht habe, sondern nur die Aussage von dir selber, dass du Aszendent Skorpion bist, habe ich so eine ganz kleine Kurzanalyse für dich. Ich weiß, der Skorpion mag das nicht, wenn man ihm hinter die Fassade guckt. Aber der Schütze lässt es zu. Okay. Ja. Darf ich ganz kurz? Bitte, ja. Aber wirklich nur ganz kurz. Ja, das ist in Ordnung, ja. Also, beim Skorpion geht es A das wichtigste Thema um die Sexualität. Mhm. Der Skorpion versteht es ungeheuer gut, andere aus der Reserve zu locken. Mhm. Er hat einen ganz scharfen und durchdringenden Blick, eine ungeheure Willensstärke und eine sehr heilsame Konfliktbereitschaft. Ja. Beim Skorpion geht es um alles oder nichts. Ja, das stimmt. Beziehungsweise um die ganz dunkle Seite des Lebens. Mhm. Und er will die Geheimnisse, die hinter dem großen Vorhang liegen, erblicken und dahinter kommen. Alle. Genau. Nicht alle. Nee, aber er will alle wissen. Genau. Mhm. Und zum zum Schützen, es ist der große Missionar, der nach dem Sinn des Lebens schaut. Mhm. Und er will Wegweiser sein. Er hat einen hohen Gerechtigkeitsanspruch. Vor allen Dingen bei dir steht der Saturn noch auf der Sonne. Das heißt, du bist eigentlich der große Moralist, der weise Ratgeber. Der Weise oder der Weiße? Der Weise. Der Weise. Der Weise. Naja. Du brauchst Ordnung und Strukturen. Stimmt, das ist ganz ordentlich bei mir zu Hause. Und du willst die Wahrheit leben. Ja, das ist ein großes Vorhaben. Ganz genau. Und ich war manchmal erstaunt, wie du den Leuten so gesagt hast, du musst die Wahrheit sagen. Morgen muss die Wahrheit auf den Tisch. Mhm. Rück's raus. Egal, was da auch immer kommt. Ich hätte es manchmal ein bisschen anders gebracht, aber du hast praktisch den Zwang zur Wahrheit. Das ist für dich ein ganz wichtiges... Wohlwissend, wie sehr schwierig, wie schwierig das ist. Und auch schwierig für mich in meinem Leben, das zu leben. Das ist klar. Mhm. Das ist klar. Mhm. Noch ein Satz. Mhm. Wenn der Aszendent so ist, wie ich mir es vorstelle, ja, da ergibt sich ja daraus der IC und MC, das wäre jetzt alles zu fachspezifisch. Frage, hattest du ein sehr unruhiges Elternhaus? Oder war das Elternhaus mehr oder weniger stellenweise sehr einsam auch für dich? Nee, einsam nicht. Es war eigentlich ein normales, einfaches Elternhaus. Es war nicht unruhig, nein, würde ich nicht sagen. Nein, keine Umzüge? Nee, einmal nur. Also es war undramatisch, ja. Na, okay. Also nichts. Ach, was ich nicht verschweigen wollte. Ja. Du hast den Jupiter am Aszendent, was auch für großes Glück sorgt. Ach. Also das Interessante ist natürlich, das mit dem Vater werden, ne? Dass ich dieses Jahr vielleicht Vater werde. Also wie spektakulär. Domian, wenn ich dieses Jahr, dann spätestens 2001. Mann, ich werde euch alle rechtzeitig informieren, falls, ja, falls es denn passiert. Ja. Ja, das war doch ein sehr aufschlussreiches und interessantes Gespräch für uns alle. Und ich danke dir für die Mühe. Das war ja wahrscheinlich auch kompliziert, das für dich alles so zu berechnen. Kompliziert nicht, aber ich habe schon ein paar Minuten da gebraucht. Das glaube ich, ja. Das glaube ich schon. Angela, vielen lieben Dank. Gern geschehen. Bleibe uns treu. Mach ich. Alles Gute. Okay, tschüss. Auch. Tschüss. Tschüss. Vater. Heidi. 42. Ja. Heidi ist ganz weit weg. Sprich bitte ein bisschen lauter. Und ja, ich habe was zum Thema Kakerlaken. Ja. Dann aber sofort raus damit. Und zwar, ich habe auf ganz einfache Weise bin ich zu einem ganz natürlichen Mittel gekommen. Ich hatte Fleckensalz, was man so zum Waschen der Wäsche, die als Hausfrau im Haus hat. Und irgendwann habe ich das wieder benutzen wollen und da war die Packung leer, aber die Packung war irgendwie voll, weil sie voll war mit lauter toten Kakerlaken. Ach. Die hatten sich also daran genüsslich getan und waren auf die Art und Weise verendet. Also denen schmeckt Fleckensalz, aber es killt sie auch. Ich weiß nicht, ich habe es Gott sei Dank nur einmal ausprobieren dürfen auf diese zufällige Art. Ich möchte das ein zweites Mal nicht erleben. Interessanter Hinweis. Ingo in Aachen, morgen Fleckensalz kaufen und vielleicht so ein paar Schüsselchen mit Fleckensalz ausstellen, irgendwo verteilen. Und dann mal gucken, ne? Vielleicht hilft's. Also ich habe nur einmal Erfolg gehabt, aber ein zweites Mal braucht ihr auch keine Kakerlaken. Genau so ist es. Ich danke für den Anruf und für den Tipp und vielleicht kommen noch weitere heiße Tipps heute Nacht. Bitte. Okay, tschüss. Okay, tschüss. Tschüss. 1.34 Uhr, 30 Sekunden und jetzt machen wir Pause. Thank you. Exakt 1.36 Uhr. Hier ist Radio 1 Live und das WDR Fernsehen mit der Telefon-Talkshow Domian. Heute eine offene Themennacht. Das heißt, ihr könnt euch bei mir melden zu allen Themen, über die ihr gerne reden wollt. Telefonnummer 0800 5678 111. Und gerade bin ich informiert worden über die heißesten Tipps, die in der Sendung formuliert wurden vor einiger Zeit zum Thema Kakerlaken. Und zwar ein Anrufer sagte oder eine Anruferin, man sollte Lavendelblüten ausstreuen. Dieser Geruch vertreibt angebliche Kakerlaken. Und ein anderer hatte den sehr schönen Ratschlag, sich eine Ratte zuzulegen. Oder er hatte sich eine Ratte zugelegt und die Ratte fraß ganz einfach die Kakerlaken. Morgen heißt unsere Sendung, heute sag ich dir die Wahrheit. Also, geht mal in euch, wenn ihr via Fernsehen, via Radio jemanden ansprechen wollt und ihm oder ihr etwas sagen möchtet, was ihr vielleicht euch nicht getraut, der Person direkt ins Gesicht zu sagen. Morgen könnt ihr es hier bei mir übers Telefon sagen. Oder vielleicht hattet ihr bisher nicht die Gelegenheit, diese Person persönlich zu treffen. Morgen könnt ihr das hier bei mir machen. Thema, heute sag ich dir die Wahrheit. Roman ist jetzt dran. Roman ist 21 Jahre alt. Schönen guten Morgen. Ja, hallo Domian. Dein Thema. Ja, also, ich musste letzte Woche ins Krankenhaus. Mhm. Und zwar hatte ich was mit den Mandeln gehabt. Mhm. Die sollten mir rausgenommen werden. Ja. Ich kam in dieses Krankenhaus, musste noch einen Tag vor der Operation dort verweilen. Mhm. Und fing an diesem Tag an, Blut zu husten. Vor der Operation? Ja. Mhm. Daraufhin wurden die Ärzte etwas stutzig. Mhm. Ich wurde in ein anderes Krankenhaus erstmal verlegt, muss drüber. Ja. Dort wurde eine Bronchoskopie durchgeführt. Mhm. Und man stellte Lungenkrebs fest. Mit 21 Jahren? Ja. Lungenkrebs? Ja. Ich habe einen schönen kleinen Tumor. Mhm. In der linken Brusthälfte. Mhm. Lungenflügel. Mhm. Durchs Rauchen. Das weiß man wahrscheinlich nicht, ob es durchs Rauchen gekommen ist. Mhm. Das ist ja wahrscheinlich nicht klar zu rekonstruieren, durch was der Tumor ausgelöst wurde. Na, die Ärzte meinen, das ist die höchste Wahrscheinlichkeit. Rauchst du denn sehr viel? Eigentlich nicht. Also ich sag mal, nicht mehr als andere Menschen auch. Und na, wie viel nicht mehr als Menschen, die wesentlich länger rauchen als ich. Ja, deswegen sage ich so, man weiß, ist es wahrscheinlich sehr schwierig zu sagen, wie das kommt, dass du mit 21 Jahren einen Tumor in der Lunge hast. Wie viel hast du denn geraucht in den letzten Jahren, so pro Tag? Ich rauche seit ungefähr 8 Jahren. Seit 8 Jahren schon? Ja, also ungefähr 13. Und naja, wie habe ich geraucht? Am Ende eine, 1,5 Schachtel pro Tag. Es ist nicht sehr viel. Mhm. Also im Nachhinein sagt man jetzt vielleicht eine Schachtel zu viel pro Tag. Mhm. Aber wenn ich zum Beispiel meinen Vater sehe, der raucht auch ungefähr seit seinem 20. Lebensjahr. Mhm. Und ich glaube auch mehr als ich. Und er ist eigentlich noch relativ gesund, sag ich mal. Und das ist schon ein ziemlicher Schock gewesen. Ich wollte gerade sagen, mit 21 diese Diagnose zu bekommen, wie gehst du denn da jetzt mit um? Naja, zum Anfang hatte ich ja noch die andere Operation. Wie, die haben dir dann auch die Mandeln rausgenommen? Ja, das musste auch sein, weil die waren auch schon entzündet. Die Operation musste durchgeführt werden. Und das war auch, ist ja kein größerer Eingriff gewesen. Und dann hatte man natürlich, lag ich bis Freitag am Krankenhaus. Mhm. Da hat man natürlich auch viel Zeit nachzudenken. Mhm. Ja, und zum Anfang realisiert man das eigentlich gar nicht, was da passiert ist. Sag mir mal eben nochmal, warum? Ich bin das verwundert, dass nach dieser Diagnose dann so etwas, so eine relativ profane Operation noch gemacht wird vorher, bevor man da therapeutisch vorgeht. Bei dem Krebs, dass du operiert worden bist. Stand das nicht auch zur Disposition, die Operation erstmal nach hinten zu schieben oder abzusagen? Naja, man hat mich gefragt. Und ich wollte es erstmal auf jeden Fall durchziehen. Und die Ärzte hatten keine Bedenken, das zu machen? Nein. Mhm. Man hat diese Bronchoskopie in dem anderen Krankenhaus durchgeführt. Mhm. Und naja, man hat halt festgestellt, es ist ein kleiner Tumor. Mhm. Aber die Operation wurde auch von Ärzten bescheinigt, wäre nicht weiter bedenklich und so. Mhm. Gut, jetzt lagst du da und hattest dann entsprechend auch Zeit zum Nachdenken. So, naja, es wäre dann, hätte ich die Operation nicht durchgeführt. Nun sagtest du gerade auch schon selbst, du liegst dann da und hast Zeit zum Nachdenken. Was ist dir denn so bis heute alles durch den Kopf gegangen? Was denkt man? Man denkt über Selbstmord, über die Zukunft. Was ist, wenn man überlebt? Was ist, wenn man nicht überlebt? Mhm. Also ich sag mal, ich bin jetzt in meinem dritten Lehrjahr, stehe kurz vor meiner Prüfung oder würde kurz vor meiner Prüfung stehen. Was lernst du? Koch. Mhm. Bin jetzt aber allerdings auf unbefristete Zeit krankgeschrieben. Mhm. Muss auch jetzt diese oder nächste, nein, diese Woche nicht mehr, nächste, übernächste Woche ins Krankenhaus in eine Spezialklinik. Mhm. Und was wird da gemacht? Ja, genauere Tests zum, in der Lunge. Also, Tests an der Lunge? Ja, also zum Tumor. Dies heißt, das ist, wie weit das fortgeschritten ist. Das heißt, man kann, hat dir noch gar nichts gesagt, wie schlimm es ist oder welche Gefahren drohen? Ja, der Tumor, naja, es ist noch ein sehr, also ein relativ geringes Stadium, ja. Mhm. Also, man sagt, es ist, also, bei schneller Behandlung jetzt, ja. Mhm. Das heißt, ich muss jetzt so schnell wie möglich in diese Klinik. Mhm. Nur, naja, wie die Ärzte sind, also es ist sehr voll und... Aber Roman, hat man dich denn erstmal beruhigt und hat gesagt, okay, das ist jetzt Krebs? Aber ich hatte auch mit, also, das Krebs? Sofort mit einer Therapeutin aus dem Krankenhaus, wurde ich in Verbindung gesetzt. Mhm. Ich bin zurzeit auch noch mit der in Kontakt. Mhm. Ja, und man hat dann halt geredet, wie es weitergehen soll und so. Nein, weißt du, worauf ich hinaus will? Ich will wissen, ob man dir offen gegenüber gestanden ist. Hat man gesagt, das ist sehr ernst, junger Mann? Oder hat man gesagt, das ist schon ernst, aber mit den und den therapeutischen Maßnahmen haben sie sehr gute Chancen? Wurde so mit dir schon geredet? Ja. Und was hat man gesagt? Auch von Anfang an, endlich. Und was hat man gesagt? Naja, das, also ich musste, also von dem Krankenhaus musste ich erstmal sofort weg in ein anderes Krankenhaus, weil die hatten da nicht die Möglichkeiten zu. Und es war eine reine Hals-Nasen-Ohren-Klinik. Mhm. So, und dann wurden die Tests durchgeführt und naja, der Arzt, dann waren die Eltern dabei. Und dann, naja, haben sie gleich festgestellt, haben mir auch erklärt, es ist ein Tumor im linken Lungenflügel. Mhm. Tja, naja, was das bedeutet, also Behandlung, ich werde in eine Spezialklinik müssen, Chemotherapie. Mhm. Also keine Operation? Wird ein langer Prozess werden. Eine Operation? Wie Operation? In der Lunge? Ja. Nee, also es ist nicht so schlimm, dass mir jetzt zum Beispiel ein Lungenflügel entfernt werden muss oder so. Mhm. Also es wird mit Chemotherapie behandelt werden. Mhm. Ist aber auch ein sehr langwieriger Prozess. Mhm. Auch kein angenehmer Prozess, durch die starken Nebenwirkungen und so weiter. Du bist aber eingehender noch nicht untersucht worden, ob es irgendwo anders auch noch einen Tumor gibt. Wie, woanders noch Tumoren? Dass irgendwo der Krebs noch woanders aufgetreten ist. Ja, also der Krebs ist zurzeit noch sehr zentral, also es sind keine größeren Auswirkungen erkennbar, auf Röntgenbildern und so. Aber ich werde jetzt also in diese Spezialklinik und die haben halt wesentlich bessere Tumoren. Weil die auf Krebs halt spezialisiert sind. Und da musst du, nächste Woche kommst du da hin? Ja. Ja. Schneller geht's nicht. Was sagen deine Eltern? Na, ich hab so das Gefühl, also ich würde sagen, die sind mehr geschockt darüber als ich, ja. Mhm. Aber, naja. Und so Freundinnen oder Freunde? Ich hab nicht so viel Zeit gehabt, mit denen zu reden, aber sie haben mich auch im Krankenhaus besucht, sie wussten ja nichts davon. Mhm. Also ich dachte, ich hätte nur die mit dem Mandel und so. Mhm. Naja, waren natürlich auch alle geschockt und so. Und naja, haben halt auch versucht, einen zu beruhigen und aufzuhören und so. Hast du gerade selbst so einen Begriff, was einem so alles durch den Kopf vielleicht im ersten Moment schießt, Selbstmord genannt? Ja, zum Beispiel. Mhm. Aber das ist jetzt anders. Du bist jetzt schon eher optimistisch und sagst, ich will das jetzt auch durchstehen und pack das und bin auch bereit, das alles in Kauf zu nehmen und auf mich zu nehmen. Also es ist halt sehr schwierig, ja. Mhm. Weil, was nun, es geht ja sehr viel da kaputt dadurch. Mhm. Also wie gesagt, ich stehe jetzt eigentlich kurz vor meiner Prüfung. Mhm. Das fällt natürlich auch alles flach. Mhm. Aber vielleicht kann man das alles nachholen. Ja, ich meine, mir wird nichts anderes übrig bleiben. Mhm. Also wollen wir das Allerbeste hoffen? Wollen wir hoffen, dass es frühzeitig jetzt erkannt worden ist? Und also wenn das auch eine schwere Zeit... Also man hat so gesagt, das ist eine Mindestwahrscheinlichkeit von 80% Überlebenswahrscheinlichkeit. Mhm. Das ist doch schon mal was, das ist doch schon mal eine gute... Da sagt man sich dann auf einer Seite, okay, du hast 80%, auf der anderen Seite stehen natürlich auch die 20% gegenüber. Ne? Ja, man muss aber die 80 sehen. Ja, sicher. Man muss sich auf die 80 konzentrieren und das ist doch schon mal ein... Ich versuch's auch. Ja. Man denkt doch oft an die 20. Mhm, klar, natürlich. Das ist auch völlig normal. Aber zwing dich, dass du mehr das Positive siehst, weil das ist ganz wichtig für deinen, auch für deine Genesung, dass du optimistisch bist und dass du es willst. Ja, natürlich. Also ich versuche jetzt auch sehr, offen ranzugehen. Mhm. Ja. Mhm. Also ich ziehe mich da jetzt auch nicht zurück oder so. Und ich spreche auch offen darüber und so. Mhm. Kannst du mit deinen Eltern auch gut darüber reden? Ja, na doch. Mhm. Ja. Mhm. Also auch, meine Eltern, ja, ich kann offen mit ihnen darüber reden, aber ich sag mal, ich habe viel mit meinen Freunden zum Beispiel geredet, ja. Mhm. Weil es ist halt dann irgendwie leichter. Ja, ja. Oder jetzt auch zum Beispiel hier, ja. Mhm. Das ist, eine andere Atmosphäre. Mhm, sag ich mal. Klar, ja. Also Roman, ich würde ja sagen, wenn die Ärzte es so gesagt haben, 20-80%, klingt das schon verdammt gut. Und ich glaube, ohne jetzt irgendetwas Detailliertes von dir zu kennen oder zu wissen, dass die Chancen wirklich sehr positiv sind. Und das wird eine harte Zeit werden, wahrscheinlich die nächsten Monate. Aber du wirst alles nachholen können. Und wenn du wieder gesund bist, kannst du von ganz vorne vielleicht nochmal anfangen und das Leben dann auch umso intensiver vielleicht genießen. Ich versuche mir auch immer zu sagen, dass man das schafft und so. Mhm. Und guck mal, es gibt. Mein Arzt, die Ärzte sagen, also soweit auch, es ist eigentlich noch früh genug erkannt worden. Mhm. Eben. Was meinst du, was ich hier in dieser Sendung schon Leute hatte? Wo es ganz andersrum prognostiziert wurde. Ich habe es auch schon mal gehört. Ja. Also ich bin auch ein großer Fan einer kleinen Sendung, so oft gesehen. Und das hat mich immer, ich meine, ich habe jetzt gut reden dir gegenüber, aber das hat mich so beeindruckt, deswegen gebe ich dir das weiter, was die damals gesagt haben. Da war mal eine Frau, die hatte nur 20% positive Chancen, 80% negativ, umgekehrt wie bei dir. Und die war so optimistisch und hat gesagt, ich denke jetzt nur an die 20% und sehe nur das Gute. Ich habe ein halbes Jahr später, ein Dreivierteljahr später, einen Brief von ihr bekommen. Und das hat wirklich funktioniert und sie hat es geschafft. Und das schaffst du das so in der guten Konstellation auch. Also wenn ich es schaffe, dann verspreche ich dir, schreibe ich dir auch. Bitte ich sehr drum, ja, wirklich. Mhm. Roman, möchtest du mit der Elke, meiner Psychologin, nochmal ein bisschen reden? Na, weiß nicht, ich habe ja eine Psychologin eigentlich. Aha. Also ich denke mal, das. Mhm. Okay. Toll. Eins würde ich noch ganz gerne sagen, ja. Also an alle Zuhörer, die Raucher sind, ja, bloß auf mit dem Mist, ja. Mhm. Also ich habe auch nie daran geglaubt, dass mir sowas passieren kann, aber es ist ein sehr großer Schock und das ist es nicht wert. Mhm. Ja, waren wirklich wahre Worte. Toi, mein Lieber. Und ich möchte von dir Post haben, vielleicht und möglichst auch schon aus dem Krankenhaus. Wenn du Lust hast und Bock hast, schreib mal. Ja, mach ich. Und halt mich ganz einfach mal so auf dem Laufenden. Krieg ich dann auch noch einen Outcast? Kriegst du auch, ja. Müssen wir gleich nochmal dich zurückrufen, okay? Okay. Tschüss, Roman. Gut, dann viel Glück für deine Sendung. Ja, dir viel Glück. Tschüss. Tschüss. Tschüss. So, meine Lieben, jetzt die angekündigten Internetgeschichten. Ich gebe euch jetzt mal durch. Domian Service Seiten im Internet zu finden unter, also mit den wichtigsten Kontaktadressen, die es so gibt und über die wir hier verfügen, unter www.1live.de. www.1live.de. Das ist eine. Und dann gibt es zwei private Domian Fan Seiten. Die erste, http://domian.home.pages.de, das ist die erste. Und die zweite, http://go.to/maomedia. Ich hoffe, ihr habt das jetzt mitgeschrieben und mitbekommen. Es geht weiter mit Alexandra. Und Alexandra ist 18 Jahre alt. Ich grüße dich. Hallo, Domian. Hallo, Alexandra. Ja, ich habe da ein Problem. Ich habe vorgestern erfahren, dass ich schwanger bin. Mhm. Und mein Freund ist da nicht so begeistert. Wie lange bist du mit deinem Freund zusammen? Also, ich war letztes Jahr mit ihm zusammen, aber wieder getrennt. Wir waren glaube ich, ein Jahr getrennt und dann seit einem Monat bin ich jetzt wieder mit ihm zusammen. Ein Jahr getrennt und seit einem Monat wieder zusammen? Ja, und, so ein halbes Jahr getrennt so. Und wie lange weiter davor? Also insgesamt, wie lange seid ihr zusammen? Also ohne die Pausen wären wir jetzt über 2 Jahre zusammen. Über 2 Jahre, doch. Ja. Lange Zeit. Jetzt, seit 2 Tagen weißt du, dass du schwanger bist. Ist das so, genau, so irgendwie passiert? Wie erklärst du das denn? Ja, sie haben nicht aufgepasst, ne? Mhm. Also, ja, aber das Problem ist nun, dass meine Eltern wollen, dass ich heirate. Ja, das Problem ist wahrscheinlich nicht nur, dass deine Eltern wollen, dass du heiratest, sondern dass dein Freund auch das Kind nicht will, oder? Ja, es ist eigentlich nicht sicher. Das hat ja eine Vorgeschichte. Er war drogenabhängig. Mhm. Und die Richterin hängt ihn noch ja im Nacken, so gesagt. Was hat sie gesagt? Ja, sie hängt ihn noch im Nacken. Also sie hat Probleme. Mhm. Ja, weil er war auf Therapie. Mhm. Und da ist er abgebrochen, also beziehungsweise wurde er rausgeschmissen. Mhm. Und jetzt ist er im Dedel, das ist eine Nachsorge. Mhm. Ja, und da gibt es auch Probleme. Ja, und dann hat er 1000 Probleme auf seinem Kopf. Ne? Ist das ein Therapiezentrum oder was ist das? Ja, das ist so, ja, für ehemalige Drogenabhängige, mhm, die sich da in der WG, also so, leben in der WG. Verstehe. Mhm. Ja, mhm, und jetzt seit ein paar Wochen geht er auch noch zur Schule. Mhm. Wie alt ist er? 19. 19. Wie sieht das denn jetzt im Moment aus? Du kennst ihn ja nur am besten mit seiner Drogenabhängigkeit. Ja gut, ich meine, er hat das gut im Griff, also er nimmt keine Drogen mehr. Mhm. Welche Drogen hat er denn genommen? Heroin. Heroin. Mhm. Ja. Mhm. Also er trinkt auch keinen Alkohol. Mhm. Also er hat das gut im Griff, nur er hat eben halt Angst, dass er das, weiß nicht, mhm, dass ihm das alles zu viel wird. Ja. Und also er hat auch Angst, dass ihm das zu viel würde mit einem Kind jetzt in dem Alter schon und jetzt in der Lebensphase. Ja. Mhm. Bist du auch noch Schülerin? Nee, nicht mehr. Was machst du? Ich bin arbeitslos. Mhm. Hast du den Schulabschluss? Ja, habe ich. Hast du denn versucht, eine Lehre zu machen? Ja, aber abgebrochen. Warum? Weil ich mit der Chefin nicht verstanden habe, also gab es noch Stress. Mhm. Was für eine Lehre war denn das? Ja, Bäckereifachverkäuferin habe ich gemacht. Ja, aber es muss ja nur auch irgendwie weitergehen. Du kannst ja jetzt nicht einfach nur rumhängen, ne, mit 18. Nee, ist richtig. Was waren denn jetzt mal abgesehen von der Schwangerschaft deine Pläne, wie es weitergehen soll mit dir? Ich wollte normalerweise Schule machen. Ich sollte noch Bescheid kriegen. Ich habe mich ja beworben, mhm, zur Schule weiterhin. Mhm. Und ja. Also du würdest gerne, was hast du für einen Schulabschluss? Hauptabschluss. Naja, du würdest gerne mittlere Reife machen oder gar Abitur? Also Abitur nicht, das war 3 Jahre Schule und... Ja, und dann weiß ich nicht, das war irgendwie mit Ausbildung dazu, aber nach 2 Jahren hätte ich den Realabschluss. Okay, also sind da so Pläne in der Schublade, was du gerne machen möchtest? Ja. Mhm. Jetzt, was ist das mit den Eltern, die wollen, dass du heiratest? Ja, das ist so, weil wir kommen normalerweise aus Polen. Mhm. Und das ist so, wenn ein Mädchen schwanger wird, muss sie den Jungen also heiraten. Also kein uneheliches Kind haben. Mhm. Das würde dann eine Schande sein. Mhm. Du hast deinen Eltern das sofort erzählt. Du weißt es erst seit 2 Tagen, hast es ihnen sofort erzählt. Mhm. Das ist ja auch schon eine Besonderheit, dass du so viel Vertrauen dann zu deinen Eltern hast. Ne? Ich komme mit meiner Mutter ganz schön klar. Ne? Mhm. Also die wird mir auch helfen, hat sie gesagt, aber ich habe Zweifel, wirklich so. So, jetzt hast du mir nur erzählt, was deine Eltern wollen, was dein Freund vielleicht will und du erzählst mir von anderen Leuten. Was ist denn mit, was möchtest du denn? Ich würde das Kind gerne behalten. Mhm. Da ich, weiß nicht, abtreiben könnte ich nicht. Mhm. Aber darüber hast du auch schon nachgedacht, dass... Ja, mhm, aber das ist das Problem. Wenn ich das Kind behalte, habe ich Angst, dass ich meinen Freund verliere und meine Eltern auch noch irgendwie. Mhm. Aber du möchtest nicht, du möchtest das Kind haben, aber du möchtest nicht heiraten. Nee. Verstehe ich das richtig? Mhm. Ja, genau. Mhm. Kannst du deinen Eltern das denn begreiflich machen, dass du dich vielleicht auch zu jung für eine Ehe fühlst oder dass du es einfach nicht möchtest heiraten jetzt? Ja, das geht irgendwie nicht, weil heute kam ich zum Beispiel in die Küche und hat mein Vater mir alles erzählt, so, dass er alles schon klar gemacht hat, dass wir nach Polen fahren sollten, mhm, also nach der Heirat hier, also hier sollte ich standesamtlich heiraten und mhm, dann am nächsten Tag nach Polen fahren und ja, da mit meiner Familie da feiern. Aha, der Vater hat es schon eingefädelt, na toll, ohne dich zu fragen. Ja. Und ohne vor allen Dingen auch deinen Freund zu fragen. Ja, der wohnt ja in Wedel, also er wollte jetzt Freitag kommen. Mhm. Ja. Er kennt das nur durch Telefon von mir. Und was sagt der denn zu der Zwangsverheiratung, sage ich erstmal? Er findet das auch nicht toll. Mhm. Man kann sich das nicht irgendwie live stellen. Und das Problem ist noch dazu, mein Vater will 1500 Mark von uns haben. Wie? Wofür? Ja, für die Hochzeit. Ach so, er will euch zwangsverheiraten und dann auch noch das Geld davon von euch haben. Ja, so ist es. Also es ist alles sehr kompliziert, was du mir da erzählst und sehr vielschichtig. Wie, du sagst, du möchtest das Kind gerne haben. Ja. Wie soll denn das überhaupt alles finanziert werden? Hast du dir darüber Gedanken schon gemacht? Ja, eigentlich nicht so, aber mein Freund hat auch schon Andeutungen gemacht. Also er sagt heute zum Beispiel, er will das Kind auch haben und morgen sagt er, weiß ich noch nicht und ja, das geht. Geht immer hin und her. Also er würde auch sagen, ich mache meine Schule weiter, und aber gehe noch arbeiten zwischendurch, damit das Kind auch finanziert wird. Also das ist hin und her hier. Also, ich weiß auch nicht. Also die materiell-finanzielle Absicherung ist nun eigentlich überhaupt nicht gegeben bei euch. Du wohnst vermutlich auch noch zu Hause. Ja, du hast ja gerade gesagt, du wohnst zu Hause. Wurden denn auch schon solche Sachen durchgespielt, dass du dann zu Hause bleibst und das Kind quasi in eurer Familie mit aufziehst? Also meine Mutter hat gesagt, ich kann so lange bleiben, wie ich es möchte. Und vielleicht kann ich, meine hat zu mir gesagt, ich kann auch natürlich auch im sechsten Monat, wenn ich bereit bin, mir eine eigene Wohnung zu suchen. Was wäre denn jetzt eigentlich bei euch, wie würde die familiäre Situation aussehen, wenn du sagst, okay, ich will das Kind, aber ich will nicht heiraten? Wie würde dein Vater schlimmstenfalls reagieren? Oh, das weiß ich nicht. Da habe ich keine Ahnung, was du nicht. Also ich höre jetzt schon daraus, dass da schon eine klare Entwicklung hin zu dem Kind ist, was deine Meinung angeht. Du möchtest es haben. Ja. Aber keine Heirat, ne? Nee. Ich meine, ich habe auch keine finanzielle Möglichkeit zu heiraten. Ja, und wenn er dann noch 1500 Mark für euch haben will, das ist ja schon eine kuriose Überlegung. Also warum eigentlich in Polen? Wieso muss man in Polen heiraten? Also heiraten würde ich hier standesamtlich, aber nach Polen fahren zu feiern. Ich meine, ich habe in Polen eine große Familie und 18 Leute kann ich nicht hier einladen. Also das sind über 18 Leute sogar. Also, ich will dir mal sagen, nur weil man das vielleicht in Polen tut, also man heiratet, wenn ein Kind unterwegs ist, das ist kein Grund, dass du das auch tust. Entscheidend ist das, was du willst und was dein Freund, was ihr beide wollt. Das ist entscheidend. Und nicht, was der Papa will und was in Polen Tradition ist. Entscheidend ist deine Meinung und dein Gefühl. Na klar. Da würde ich mir erstmal überhaupt gar nicht reinreden lassen. Ich würde dennoch an deiner Stelle vielleicht mal mich mit einer Beratungsstelle in Verbindung setzen, um mal zu die ganzen Aspekte, die damit verbunden sind, finanzieller Art, rechtlicher Art, mal durchzusprechen. Ich würde gerne, dass du mit meiner Psychologin, mit der Elke, noch mal ein paar Worte redest. Die kann dir dann vielleicht ein paar Kontaktadressen vermitteln. Gut. Ja, sollen wir das machen? Sehr gut. Alexandra, dann wünsche ich alles, alles Gute, wie auch immer sich das jetzt entwickelt. Dankeschön. Du legst auf und die Elke ruft dich gleich nochmal an. Okay, alles klar. Alles Gute, tschüss. Ja, tschüss. Tschüss, Alexandra. So, ihr Lieben, schon wieder eine Stunde rum. Schwuppdiwupp. In der Technik war Leo Scholten. Morgen heißt unser Thema, heute sage ich dir die Wahrheit. Also, wenn ihr euch jetzt angesprochen fühlt, in dem Sinne, dass ihr gerne mal jemandem die Wahrheit sagen wollt, was Positives, was Negatives, vielleicht was ihr lange schon mit euch herumtragt und euch nicht traut, der Person direkt ins Gesicht zu sagen. Oder vielleicht gibt es gar keine Möglichkeit, dass ihr gar keinen Kontakt zu der Person habt, wenn ihr nicht mehr wisst, wo sie wohnt oder welche Telefonnummer die Person hat. Ihr könnt das hier morgen bei mir machen. Ihr könnt es über Radio und Fernsehen und über Telefon direkt sagen, eine Botschaft loswerden. Heute sage ich dir die Wahrheit. Das ist unser Thema morgen. Ab 0 Uhr könnt ihr euch hier bei uns bereits melden. Um 1 sind wir wieder da, Radio 1 live und wieder erfahren sind. Ich wünsche eine sehr schöne, gute Nacht und bin gespannt auf morgen.